Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Geldwäschegesetz völlig unzureichend. Sebastian Nerz, stellvertretender Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland, bezieht zur aktuellen Diskussion rund um das Geldwäschegesetz wie folgt Stellung. Deutschland ist und bleibt ein beliebtes Land für kriminelle Organisationen, die ihr Geld waschen wollen. Obwohl Gründungsmitglied der Financial Action Task Force der OECD, wird Deutschland seit Jahren gerügt, weil es die dort und auf EU-Ebene mitbeschlossenen Maßnahmen nur ungenügend umsetzt. Das Gesetz zeigt, dass in der politischen Arbeit mit zweierlei Maß gemessen wird. Branchen mit starken Lobbygruppen wie der Autohandel und die Spielhallenbetreiber werden unterstützt, ihre Wünsche und Forderungen ins Gesetz eingebracht. Dabei sind es nach Meinung der Experten vor allem die Spielhallen, über die Geld gewaschen wird. Die Bürger werden dagegen bestraft, obwohl sie die Leidtragenden und nicht die Profiteure der Geldwäsche sind. Das Geldwäschegesetz erschwert beispielsweise die Verwendung von Prepaid-Zahlungsmitteln. Gerade aber für ärmere Menschen können diese wichtig sein, da immer mehr Online-Shops verstärkt auf Kreditkarten setzen. Auch Crowdfunding-Plattformen haben mit Problemen durch das Geldwäschegesetz zu kämpfen. Die tatsächlichen Geldwäscheringe werden aber kaum angegangen. Die Fehler der bisherigen Gesetzgebung werden fortgeschrieben. Das Ergebnis erlaubt keinen effektiven Kampf gegen Geldwäsche, schränkt aber unbescholtene Bürger durch Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörden wie das Betreten von Geschäftsräumen und Wohnräumen unverhältnismäßig in ihren Rechten ein. Daher ist der derzeitige Entwurf abzulehnen. Pressemitteilung für das Krähennest, gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.